Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Killerinstinkt. Ich machte mir einen Kaffee und ärgerte mich über die schmutzige Tasse. Es war nicht das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, von trüben Tassen umgeben zu sein. Ich machte mir so meine Gedanken, als ein Mann mein Büro betrat. Der Mann sah aus wie eine griechische Statue, ziemlich versteinert. Guten Tag, Tosoni ist mein Name. Ich werde von einem Killer verfolgt. Tatsächlich? Drehen Sie sich mal um, guter Mann. Warum? Sehen Sie da einen Killer? Ich nicht. Da kenne ich bessere Witze. Das glaube ich Ihnen gerne. Zum Beispiel den vom Rudi Suli und dem Papst. Muss das denn sein? Nein, es muss nicht sein. Die Lage ist viel zu ernst. Wem sagen Sie das? Ich möchte, dass Sie mich beschützen. Tatsächlich? Und wenn der Killer aus Versehen mich trifft? Das ist ein Profi. Der trifft ins Schwarze. Und wie heißt der Mann? Woher soll ich das wissen? Das ist ein Profi, Maloney. Den kriegt man nicht zu Gesicht. Und woher wollen Sie wissen, dass ein Killer hinter Ihnen her ist? Killerinstinkt, Maloney. Ich bin mir da ganz sicher. Seit Tagen schon fühle ich mich beobachtet. Gegen ein entsprechendes Honorar könnte ich Ihnen einen Therapeuten vermitteln. Schon gut. Ich bin nicht verrückt. Ein Mann in meiner Position kann sich so etwas nicht leisten. Es gibt ganz preiswerte Neurosen heutzutage. Übernehmen Sie den Fall? Also gut, ich will mal nicht so sein. Gibt es jemanden, der Sie nicht mag? Ich meine so sehr, dass er Sie aus dem Weg schaffen will. Ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und ich bin auch sonst sehr erfolgreich. Der Mann ging mir gehörig auf den Geist. Ich setzte meine professionelle Miene auf und begleitete ihn. Den ganzen Tag saß ich in seinem Büro und hörte ihm zu, wie er seine Angestellten schikanierte und blödsinnige Telefonanrufe tätigte. Ich war schon beinahe so weit, selber einen Killer für ihn zu engagieren, als er endlich aufstand und etwas von einer Party faselte. Tatsächlich landeten wir an einer dieser grauenhaften Stehpartys in irgendeinem Haus. Amüsieren Sie sich ruhig, Maloney. Danke, es war ganz nett mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Hey, was soll das? Sie sagten doch, dass ich mich amüsieren soll. Ja, hier auf der Party. Ist doch eine tolle Atmosphäre. Die Leute sehen ja aus wie Stehlampen aus den 50er Jahren. Sehen Sie, das da drüben ist der ehemalige tschechische Botschafter. Und das da ist seine Frau. Die war früher mit einem unserer bekanntesten Politiker liiert. Und diese Frau in der Ecke, die sich das Gemälde anschaut, das ist Frau Hunziker, eine der bekanntesten Bierdeckelsammlerinnen der Innerschweiz. Toll. Und der Mann da hinten gehört wohl auch zu Frau Hunziker. Ja. Wie kommen Sie darauf? Sie sammelt die Bierdeckel und er das Bier. Das sieht man doch. Ich mache jetzt etwas Konversation. Behalten Sie die Tür im Auge, Maloney. Ich trank einige Gläser und hielt mich an einer Stehlampe fest. Beim genaueren Hinsehen handelte es sich um Frau Hunziker. Sie war entzückt. Überhaupt waren alle Anwesenden durchs Band entzückt von allem und jedem. Ich hätte auf das Ledersofa kotzen können und es wäre garantiert einer gekommen, den das völlig entzückt hätte. Mein Klient hielt sich tapfer. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, das Beste daraus machen und das Allerbeste hinunterkippen. Da, Maloney, die junge Frau, das könnte sie sein. Was denn? Unter dem engen Kleid könnte sie nicht einmal einen BH verstecken. Wo soll denn da die Pistole sein? Diese Frau verfolgt mich richtig gern. Sehen Sie, sie schaut mich an. Irrtum, sie schaut mich an. Woher wollen Sie das wissen? Das ist mein Killerinstinkt. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich die Frau entwaffnen. Tun Sie das. Ich bitte darum. Sie lächelte, als ich mich ihr näherte. Ich fühlte mich leicht wie eine zierliche Japanerin und beschwingt wie der Musikantenstadel. Ich spürte Tosonis Blick in meinem Rücken, als ich die junge Frau anredete. Wie bitte? Ich habe Sie gefragt, ob Sie mich nach Hause fahren möchten. Ein Draufgänger, was? Sehe ich etwa aus wie einer, der schon mal draufgegangen ist? Nein, Sie stehen erst kurz davor. Sehen Sie, ich habe mich gefragt, was eine so zauberhafte Person wie Sie an einer solch behämmerten Party verloren hat. Nichts. Sehen Sie? Ich habe hier etwas gefunden. Der Gastgeber ist mein neuer Freund. Tatsächlich? Und wie lange dauert es, bis Sie ihn zum Alteisen geworfen haben? Zu lange für Sie. Verraten Sie mir wenigstens Ihren Namen? Gerne. Sie sagte ihn mir, doch ehrlich gesagt hatte ich ihn schon 2 Minuten später wieder vergessen. Das sollte ich später noch bös bereuen. Ich trank weiter und irgendwann verlor ich meinen Klienten aus den Augen. Er verschwand mit der Bierdeckelsammlerin in einem Nebenzimmer und danach sah ich ihn nicht mehr. Irgendwann knipste jemand das Licht aus und als es wieder anging, lag ich in der Badewanne und mein Schädel brummte. In meiner Hand lag eine Pistole. Ich stand auf und ging ins Wohnzimmer. Am Boden lag ein Mann, den ich nicht kannte. Er sah noch etwas elender aus als ich. Genau genommen war er so tot, wie ich mich fühlte. Ich trank einen Liter Kaffee, ehe ich die Polizei verständigte. In der Küche entfernte ich meine Fingerabdrücke von der Pistole und dann schaute ich mir den Toten etwas genauer an. Doch plötzlich stand ein Mann neben mir. Na, Maloney, suchen Sie die Brieftasche des Mannes? Da haben Sie richtig geraten. Es würde mich nämlich sehr interessieren, wer das ist. Und mich würde es sehr interessieren, wie Sie in diese Wohnung kamen. Oder haben Sie die Wohnungstüre abgeschlossen und den Schlüssel verschluckt? Gestern waren jede Menge Leute hier. Wie sind Sie eigentlich hier hereingekommen? Gute Frage. Ich habe den Schlüssel von der Putzfrau erhalten. Sie hat auch die beiden Leichen gefunden. Was denn? Noch eine Leiche? Ja, im Badezimmer. Die Putzfrau sagte mir, dass der Mann im Badezimmer ganz übel zugerichtet aussah. Nun mal halblang. Ich lag in der Badewanne. Seltsamer Ort, um sich totzustellen. Und wo ist die Pistole, Maloney? Was für eine Pistole? Die Putzfrau war ganz sicher, dass der Tote in der Badewanne eine Pistole in der Hand hielt. Schon gut, die Waffe liegt in der Küche. Aber es sind keine Fingerabdrücke mehr darauf. Wissen Sie was, Maloney? Jahrelang habe ich auf diesen Moment gewartet. Jahrelang habe ich mir vorgestellt, wie das sein wird. Und jetzt ist es soweit. Wieso? Werden Sie endlich pensioniert? Sie sind verhaftet, Maloney. Klingt doch gut, oder? Also gleich nochmals. Sie sind verhaftet, Maloney. Er wiederholte diesen Satz noch einige Male. Ich landete in einer kleinen Zelle und verlangte einen Anwalt. Der Polizist schmiss mir ein Telefonbuch in die Zelle. Und für so etwas bezahlt unser Eins auch noch Steuern. Dann gab es ein hübsches kleines Verhör. Der Tote hieß Stadelmann, ein Anlageberater, spezialisiert auf risikoreiche Aktien, nicht über alle Zweifel erhaben. Tut mir leid, ich besitze keine Aktien. Und wenn Sie welche besäßen, dann wären diese massiv am Sinken. Dem Mann gehört das Haus, in dem Sie in der Badewanne übernachteten. Und die Wohnung ist voll von Ihren Fingerabdrücken. Sogar an den Schuhen des Toten fanden wir welche. Was ist in der Nacht geschehen, Maloney? Tut mir leid. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. An fast nichts. Da war eine Frau, die Freundin des Toten und einige Partygäste. Und wie hieß die Freundin? Wenn ich das wüsste. Geduld, Maloney. Früher oder später wird Ihnen das schon wieder einfallen. Er ging und mit ihm gingen auch ein paar Stunden. Es wurde Abend und noch immer grübelte ich in meinem Gehirn nach dem Namen der Frau. Er wollte mir einfach nicht einfallen. Ich legte mich ein wenig hin und hatte einen seltsamen Traum. Ein Mann kam auf mich zu. Ich bin es, Maloney. Prosaim. Das interessiert mich nicht. Früher, als ich noch mit diesem Garfunkel zusammen war, hatte ich einen Hit, der hieß Cecilia. Cecilia? Das ist es. Was ist es? Der Name. Tut mir leid, ich muss aufwachen. Möchten Sie nicht wenigstens ein Autogramm? Ich stieß den Mann beiseite und erwachte. Es dauerte eine Weile, bis ich genug Lärm gemacht hatte. Dann erschien der Mann, dem ich den unruhigen Schlaf zu verdanken hatte. Was soll das, Maloney? Sie wecken ja alle meine Beamten. Wenn Sie so weitermachen, lasse ich Sie ins Alpeninternat verlegen. Da lernen Sie dann endlich Zucht und Ordnung. Ich hatte einen Traum. Ein kleiner Mann erschien mir und er gab mir die Lösung für das Rätsel. Traum? Mann? Rätsel, das ist ja schlimmer als in diesem Twin Peaks. Fehlt bloß noch, dass dieser Agent Cooper mit seinem albernen Diktiergerät auftaucht. Ich weiß jetzt den Namen der Freundin wieder. Sie heißt Cecilia Simon. Und das ist Ihnen einfach so im Schlaf eingefallen? Na gut, Maloney. Sie haben Besuch. Im Übrigen sind Sie ab sofort wieder auf freiem Fuß. Ich sah ihn mitleidig an. Der Triumph war aus seinem Gesicht gewichen. Er führte mich nach oben und dort erwartete mich mein Klient. Ich hatte ihn ehrlich gesagt völlig vergessen. So habe ich mir Ihren Bewachungsauftrag aber nicht vorgestellt, Maloney. Was wäre gewesen, wenn man mich in der Zwischenzeit getötet hätte? Man hat einen anderen an Ihrer Stelle erledigt. Sie glauben also auch, dass das mir galt? Wenn es so ist, dann ist das kein professioneller Killer. Es deutet aber alles darauf hin, dass der Mann ein Profi ist. Die Frau war es jedenfalls nicht. Aber diese Frau verfolgt mich richtig gern. Das haben Sie schon mal gesagt. Ist wohl eher ein Wunschtraum. Aber wir werden die Dame jetzt gemeinsam aufsuchen. Wann verließen Sie gestern die Party? Ich? Nun, ich ging mit Frau Hunziker. Sie wollte mir noch einige neue Stücke aus ihrer Bierdeckelsammlung zeigen. Er kam richtig ins Schwärmen. Ich hörte nur mit halbem Ohr hin. Wenig später standen wir vor dem Haus, in dem Cecilia Simon wohnte. Einige Leute standen auch schon da und bildeten einen Halbkreis. Üble Sache, Maloney. Die Frau hat sich aus dem Fenster gestürzt. Cecilia Simon? Genau. Vielleicht wollte sie sich auf mich stürzen und mich ermorden. Wo haben Sie denn den aufgelesen, Maloney? Ich lächelte, auch wenn mir gar nicht nach Lächeln zumute war. Frau Simon sah übel zugerichtet aus. Torsoni schaute sich ständig um, so als würde ihm der Killer direkt im Nacken sitzen. Ich wandte mich ab und ging in das Haus. Es hatte keinen Lift. Ich fluchte laut und deutlich, aber niemand schien mich zu verstehen. Ich trat in die Wohnung. Es dauerte nicht lange, bis auch der Polizist den Weg dorthin gefunden hatte. Das Fenster war geöffnet. Es war ein ganz normales Fenster mit normalem Fensterbrett. Wenn man nicht gerade die Fenster putzte, war es fast nicht möglich, aus dem Fenster zu fallen. Also, aus dem Fenster gefallen ist die nicht. Wenn Sie das sagen, muss ja was dran sein. Saubere Arbeit. Da war ein Killer am Werk. Das sage ich schon die ganze Zeit. Die wollen mich erledigen. Was machen Sie denn hier? Ich bin der Nächste. Tun Sie uns den Gefallen und stürzen Sie sich aus dem Fenster. Wir werden dann in der Todesanzeige schreiben, dass ein Killer Sie ins Jenseits geschickt hat. Damit macht man keine Scherze, Maloney. Haben Sie das gehört? Was? Da ist noch jemand in der Wohnung. Da, im Schrank. Der sieht doch hier nicht im Ohnesorgtheater, Maloney. Das ist der Killer. Er ist im Schrank und wartet darauf, dass ich aufmache. Er versteckte sich hinter dem Polizisten. Ich ging rüber und öffnete den Schrank. Eine Frau stand darin. Ihr Gesicht war weiß wie ein Brautkleid. Bitte tun Sie mir nichts. Sie haben Glück. Ich bin heute nicht dazu aufgelegt. Lassen Sie die Frau in Ruhe, Maloney. Die ist ja ganz außer sich. Hat sie eine Waffe? Nur die üblichen Waffen einer Frau. Damit wird sie sie kaum umlegen können. Wo ist Frau Simon? Wer sind Sie? Und was machten Sie hier im Schrank? Ich habe mich versteckt. Was glauben Sie denn? Haben Sie mit Frau Simon Verstecken gespielt? Der Mann. Es kam plötzlich ein Mann in die Wohnung. Er bedrohte Frau Simon mit einer Pistole. Ich versteckte mich im Schrank. Dann hörte ich einen lauten Schrei. Was ist passiert? Frau Simon ist tot. Oh. Sie haben uns immer noch nicht verraten, wer Sie sind. Wevel ist mein Name. Ich bin die Vermieterin der Wohnung. Dieser Mann hat Frau Simon umgebracht. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Aber ja doch. Gut, dann kommen Sie am besten ins Präsidium. Wir gingen alle zusammen. Torsoni hing wie eine Klette an uns. Mir fiel ein, dass ich noch immer den Auftrag von ihm hatte, ihn zu beschützen. Ich ging deshalb neben ihm her. Er dankte es mir mit einem Kopfnicken. Das ist der Mann. Ganz eindeutig. Sind Sie sicher? Wir haben noch mehr Fotos. Du meine Güte. Veranstalten Sie mit den Dingern manchmal zu Hause eine Dia-Show? Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Killer gibt. Da habe ich ja gar keine Überlebenschance. Und was geschieht jetzt? Der Mann ist ein Profikiller. Die lassen sich nicht so einfach einbuchten. Keine Panik, das erledige ich schon. Darf ich mitkommen? Ich sagte nichts und machte mich auf den Weg. Torsoni zitterte am ganzen Leib, als wir die Killerbar betraten. Da hinten, Herr Louis, das ist er. Das haben wir gleich. Verkehren in dieser Bar alle Killer der Stadt. Suchen Sie sich einen aus. Dann habe ich endlich wieder meine Ruhe. Unser Mann trank seelenruhig einen Schnaps. Ich renkte ihm die rechte Schulter aus und entwaffnete ihn. Er war zu stolz, um zu wehklagen. Ich hätte diesen Auftrag nicht annehmen dürfen. Wer war Ihr Auftraggeber? Der Ex-Geliebte dieser Frau Simon. Der Anlageberater hat sein Geld genommen und auch seine Freundin. Da wollte er die beiden loswerden. Tosoni ist mein Name. Hinter mir ist auch ein Killer her. Tosoni? Tut mir leid. Ihr Name steht nicht auf meiner Liste. Das war's dann auch schon. Der Auftraggeber wurde kurze Zeit später verhaftet. Herrn Tosoni lieferte ich bei einem Psychotherapeuten ab. Der hatte vollstes Verständnis für ihn. Ich ging zurück in mein Büro und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Türe zumachen.